Eines Freundes Freud zu sein, wir ein holdes Leib errungen, mische seinen Jubelein. Ja, wer auch nur reine Seele seinend auf den Erden ruht, und wer's nie gekonnte Stille, weinend sich aus diesem Boot. An den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, einen Freud geprüft im Tod. Wollust war dem Wurm gegeben und der Cherub steht vor Gott. Stöne